Unter gnadenloser Sonne und einem wolkenlosen Himmel warten Dutzende Journalisten aus aller Welt auf das Ergebnis der Gerichtsmediziner. Heimatredaktionen rufen ungeduldig an, wann sie die Ursache für den Tod von Michael Jackson endlich verkünden können. Immer wieder wird die angekündigte Pressekonferenz verschoben. Mit mehr als zweistündiger Verspätung tritt der Sprecher der Behörde ans Mikrofon und vertröstet die Journalisten erneut. The coroner has concluded the autopsy for Mr. Michael Jackson. Der Leichenbeschauer hat die Autopsie an Mr. Michael Jackson beendet. Die Feststellung der Todesursache ist verschoben. Die Gerichtsmediziner haben weitere Tests angeordnet im Bereich der Toxologie, der Nerven- und der Lungenfunktion. Voraussichtlich werden die Untersuchungen in 4 bis 6 Wochen abgeschlossen sein. Wir gehen davon aus, dass wir dann die Akte schließen und die Todesursache feststellen können. We anticipate being able to close the case and issuing a final cause of death. Mehr Nahrung also für Spekulationen. Weitere toxologische Untersuchungen könnten zum Beispiel bedeuten, dass im Körper von Michael Jackson nach Medikamenten gesucht wird. Diese Nachricht schürt das Gerücht, dass Jacksons Leibarzt seinem Patienten eine Überdosis Morphium oder andere Schmerzmittel gab. Der Notruf aus Jacksons Haus beweist, dass ein Arzt bei ihm war, als sein Herz aussetzte. Yes, sir, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Wir haben einen persönlichen Arzt hier, aber er spricht auf keine Wiederbelebungsversuche an. Als der Telefonist der Notrufzentrale nachfragt, ob der Arzt sah, was passiert, gibt es keine klare Antwort. Okay, so did the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? Zeitweise ist der Doktor untergetaucht. Die Polizei schleppt seinen silbernen BMW vom Jackson-Anwesen. Angeblich ist der Arzt inzwischen wieder aufgetaucht und bereit, mit den Strafbehörden zu sprechen. Die Journalisten machen sich auf die Suche nach neuem Futter für die Sondersendungen in allen Fernseh- und Radioprogrammen. It continues with Eyewitness News reporter Rob Hayes live on the Hollywood Walk of Fame with a reaction from there. Rob. Sie gehen zurück zu Michael Jacksons Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, zum Anwesen, in dem er zusammenbrach, zum Haus seiner Familie, zur Neverland Ranch. Überall sind nach wie vor Fans versammelt, vereint in einer Mischung aus Trauer um den King of Pop und Feier seines Genies. I thought he was so unbelievably talented. Er war so unglaublich talentiert. Es ist traurig, dass er nicht zu Ende bringen konnte, was er vorhatte. Yeah, it's King of Pop. It's gonna be hard to live up to. Es wird schwer, dem King of Pop zu folgen, und es wird schwer für seine Kinder. I don't know what to think. I mean, it just astounds me that he's dead at such a young age. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass er so jung gestorben ist. Er hatte so extreme Erfolge und extreme Rückschläge in seinem Leben. Bis zu Thriller konnte er nichts falsch machen. Dann ist er bei vielen in Ungnade gefallen. Mir tut seine Familie leid, so ein junger Mann. But I feel bad for he and his family. He's a young man. Voller Energie, Charme, unglaublichem Tanz- und Singtalent erobert der kleine Michael Jackson mit großem Afro und unwiderstehlichem Lächeln in den 70er Jahren als Sänger und Star der Jackson 5 die Herzen von Musikfans weltweit und zahlt einen hohen Preis dafür. My father started rehearsing every day after school. Mein Vater zwang uns jeden Tag nach der Schule zu üben. Die anderen Kinder haben draußen gespielt, wir haben jeden Tag geübt. We just rehearsed every day. Die harte Arbeit zahlt sich aus, besonders in Jacksons Solokarriere. Mit dem meistverkauften Album aller Zeiten, Thriller, mit ausverkauften Megakonzerten und dem Durchbrechen von Rassenschranken im Musikgeschäft. Jackson verwirklicht sich einen Kindertraum, schafft die Neverland Ranch, ein Kinderparadies mit exotischen Tieren, Streichelzoo, Karussells, Kino und mit Spielen in Michael Jacksons Bett. Ein Junge erzählt im Jahr 2003 in einer britischen Jackson-Dokumentation von gemeinsamen Nächten mit dem King of Pop. Wenig später steht Michael Jackson in Kalifornien vor Gericht, konfrontiert mit mehreren Anklagen wegen Kindesmissbrauchs. Jackson beteuert seine Unschuld, besteht darauf, dass auf seiner Ranch nur unschuldige Vergnügungen stattfinden. Never, ever. I could never harm a child. Niemals könnte ich einem Kind wehtun. Kinder inspirieren mich zu Liedern, Tänzen und Gedichten mit ihrer Unschuld und Reinheit. In ihren Gesichtern sehe ich Gott. Ich will immer in ihrer Gegenwart sein. I just love being around that all the time. Die Jury spricht Michael Jackson in allen Anklagepunkten frei. Er findet mit seinen drei Kindern Abstand zum Medienrummel bei einem Ölprinzen. 50 Konzerte in London sollen ihm in diesem Jahr zu alten Erfolgen verhelfen und seine Schulden in Millionenhöhe reduzieren. Er probt in Los Angeles voller Ehrgeiz und Energie. Dann die schockierende Nachricht. About 1300 hours today, Mr. Jackson was transported from this location by paramedics. Wenig später bestätigt Michaels Bruder Jermaine um Fassung ringend die für viele komplett überraschende Nachricht. My brother, the legendary King of Pop, Michael Jackson. Mein Bruder, der legendäre King of Pop, Michael Jackson, ist am Donnerstag, dem 25. Juni 2009 um 14.26 Uhr gestorben. Ärzte haben über eine Stunde lang versucht, ihn zum Leben zu erwecken, erfolglos. Meine Familie bittet darum, unsere Privatsphäre in diesen schweren Zeiten zu respektieren. Our family requests that the media please respect our privacy during this tough time. Diese Bitte verhallt weitgehend unbeachtet. Hubschrauber-Reporter verfolgen weiterhin die schwarzen Limousinen des Jackson-Clans, jede Bewegung der Gerichtsmediziner und jede Reaktion der Fans.